Haben Sie Signal? Kein Signal, nein. Was haben Sie? Nichts. Gar nichts? 44.000. Das bedeutet nichts Gutes. Es ist ein kurzer, heftiger Ausschlag des Galvanometers in der irischen Landstation, der dem Verstummen des Kabels vorausgeht. Die Messwerte ähneln denen, die bei den bisherigen Kabelbrüchen registriert wurden. Was telegrafieren wir London? Der Fehler befindet sich nahe der Küste von Neufundland. Das Wasser ist dort nicht sehr tief. Flach genug jedenfalls, dass Fischerboote ihre Netze ausbringen können, zuweilen auch vor Anker gehen. Messen Sie noch einmal alles durch, ganz könnte es sein, dass dabei das Kabel versehentlich aufgenommen und zerrissen wurde? Sie werden toben und mit Recht. Die Faraday soll so schnell wie möglich hinausfahren und das Kabel reparieren. Es ist zum Verzweifeln, es lief alles so gut. Noch liegt sie allerdings auf Rede. Geringfügige Reparaturen, die sich jedoch in die Länge ziehen. Kapitel 6 Kabelkrieg. Die Lloyd Surveyors machen uns viel zu schaffen. Sie sind ganz augenscheinlich von der Anglo-American bezahlt, um uns zu verhindern, das Kabel diesen Winter noch zu verbinden. Es sind am Vorderteil einige Nieten lose und leck geworden, und da haben sie erst allerhand unsinnige Verstärkungen oktroyiert, und dann plötzlich erklären sie, das Schiff müsste erst in den Drydock. Der Aktienkurs der Direct United States Cable fällt im Oktober 1875 von 11 auf 3 Pfund. Ludwig Löffler kämpft derweil mit den Behörden, um das Ausmaß der fragwürdigen Verzögerungen im Hafen einzudämmen. Mit Erfolg. Wenige Tage später ist die Faraday für die neue Expedition ausgerüstet und bereit zum Auslaufen, als ein neues Problem den Weg versperrt. Erneute Versuche. Diesmal war die Admiralität angespannt, das Schiff im Dock anzuhalten, im Augenblick, als es bei hoher Flut auslaufen wollte. Der Kläger war der Eigentümer einer Barke, welche wir beim Einlaufen ins Dock vor 4 Wochen beschädigt hatten. Er hatte 90 Pfund Entschädigung verlangt. Diese Schwierigkeit kann unter Aufwendung zusätzlicher Kosten behoben werden und die Faraday den Hafen mit der nächsten Flut verlassen. Die Fahrt zur Küste vor Neufundland verläuft problemlos. Und das Kabel ist bald gefunden. Diesmal hatten wir gut kalkuliert. Der Bruch lag nur 3 Meilen auf jeder Seite der beiden Stellen, wo wir aufnahmen. Chauvin meint, wir müssten es selbst abgerissen haben, um es so schön wiederzufinden. Die Bruchstelle wird in Augenschein genommen, dann sorgfältig abgeschnitten, um sie mit nach London zu nehmen, wo sie untersucht werden muss. Man will Gewissheit über die Ursache. Am 5. November ist das Kabel repariert. Die Geschäfte der Direct United States Cable nehmen sofort wieder Fahrt auf. Und die Anglo-American droht mit Krieg, wenn die Direct United weiterhin Rabatte gewährt. Daher werden sie bis auf die Löwenschwänze kämpfen. Wahrscheinlich wird die Anglo Company zum 1. Januar den Ein-Schilling-Tarif einführen. Obgleich sie sich damit mehr schadet als uns. Bevor diese Drohung Wirklichkeit werden kann, ist das Direct United States Cable am 10. Dezember des Jahres 1875 allerdings von einer auf die nächste Sekunde abermals stumm. Wieder sagen die Messungen, dass es ein Bruch ist, unweit der Stelle, wo gerade erst repariert werden musste. Lieber Werner, die Faraday passierte soeben die Lipperts, ist also heute Abend schon im Ozean. Wir haben sie vorgestern früh ganz im Stillen aus der Themse schleichen lassen. Alle Welt, selbst die Direct United Cable Direktoren, glaubten, es würde noch 14 Tage dauern. Der Bruch scheint nach den bisher eingegangenen Messungen zu urteilen, kaum 100 Meilen von Torbay in ungefähr 60 Faden Wasser zu sein. Da die Fischerei längst aufgehört hat, so ist es ziemlich unzweifelhaft, dass wir es diesmal mit einer böswilligen Zerstörung zu tun haben. Jedenfalls werden wir jetzt einen Preis ausschreiben für denjenigen, welcher uns zur Entdeckung des Täters verhilft. An der Börse flackern erneut Gerüchte auf, das Kabel sei von schlechter Qualität und sehr wahrscheinlich verloren. Schließlich sei es innerhalb weniger Wochen zum 2. Mal ausgefallen. Dieses Mal ist die Kampagne jedoch weniger aggressiv. Es gibt Gerede, die Konkurrenz sei an der Zerstörung des Kabels beteiligt. Beweisen lässt dieser Verdacht sich nicht. Von der Hand zu weisen ist er aber auch nicht. Der Kapitalismus jener Tage kennt nur wenige Regeln und die allerwenigsten haben mit Moral und Anstand zu tun. Die reichsten Männer der Welt, die Presse nennt sie Räuberbarone, kennen nichts als den Kampf, angelegt auf die schnelle und unerbittliche Zerstörung des Gegners. Der Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt ist bekannt für seinen Ausspruch: Sie haben versucht, mich zu betrügen. Ich werde Sie nicht verklagen. Das Gesetz ist zu langsam. Ich werde Sie vernichten. John Davison Rockefeller ist nicht weniger zimperlich. Seine Methode basiert wesentlich darauf, Konkurrenten finanziell in die Enge zu treiben und sie dann entweder ruinös billig aufzukaufen oder, wenn sie auch dann noch Widerstand leisten, in den Konkurs zu jagen. Wie es aussieht, haben auch die Brüder mit Gegnern solchen Kalibers zu tun. Denn nachdem am 9. Januar 1876 die Leitung wieder repariert ist und wenig später die Enden auch dieses Kabelbruchs in London eintreffen, bestätigen Untersuchungen den bitteren Verdacht. Das Kabel ist weder verbraucht, verrottet oder in schlechtem Zustand, sondern untadelig, in bestem Zustand. Die Isolierung ist unverändert gut. Ein Bruch des Kabels durch Fabrikationsfehler oder Verrottung ist ausgeschlossen. Auch ein Durchscheuern an einem Felsen ist ausgeschlossen. Die Bruchstelle sehe dann ganz anders aus. Das Kabel wurde gewaltsam auseinandergerissen. Durchgeführt hat die Untersuchung Sir William Thompson. Er hält es für ausgeschlossen, dass die Brüche durch das Ankern von Fischerbooten verursacht wurden. Denn die Schiffe stoppen, bevor sie ankern und würden, selbst wenn sie das Kabel dabei treffen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, es nicht zerreißen. Beim Hochziehen würde der Slack verhindern, dass es bricht. Das Fischerboot hätte auch alle Mühe, den Anker überhaupt lichten zu können, wenn das Kabel daran hängt, denn er würde mit jedem Meter nach oben schwerer. Der Bruchwiderstand des Kabels beträgt 7 Tonnen. Die Maschinen der Fischerboote bringen diese Zugkraft nicht auf. Sie kann allenfalls entstehen, wenn ein schwerer Sturm das Schiff zusätzlich treibt. Die Untersuchung der Wetterdaten bei Reuters ergibt, dass es beim ersten Bruch zwar starken Wind gab, aber nicht ausreichend für solch einen Unfall. Und beim zweiten Bruch war das Wetter gut. Für die Brüder ist das nur wenig Genugtuung. Sie wissen jetzt zwar unzweifelhaft, dass das Kabel sabotiert wird, können diese schmutzige Praxis aber weder abstellen, noch der Täter habhaft werden. Unmittelbar nach der zweiten Reparatur laufen die Geschäfte auf dem Kabel wieder hervorragend. Die Menschen nehmen die neue, sagenhaft schnelle Möglichkeit zur Kommunikation nur zu gerne in Anspruch. Auf dem Kabel der Direct United States Company allerdings einmal mehr nur für 14 Tage. Also wieder zerstört. Jetzt wird es Zeit, mit voller Entschiedenheit öffentlich über offenbare Böswilligkeit zu klagen. Es ist in der Tat das einzige Mittel, die öffentliche Meinung in der Kabelzerstörungsfrage aufzuregen. Es muss eine Zeit lang ein stehender Zeitungsartikel werden, ob und wie sich dieselben beseitigen lassen. Als Perspektive Notwehr und Kabelkrieg. Der Bruch des Kabels liegt diesmal zwischen Neuschottland und dem amerikanischen Festland, dort, wo es bereits seit fast 2 Jahren fehlerfrei arbeitet. Lieber Werner, Wilhelm ist jetzt dabei, eine Klage und Bitte um Untersuchung an die Queen and Council zu schreiben. Wenigstens kommt die Sache dadurch an die große Glocke. Schließlich wird weiter nichts als Amalgamation mit der Anglo übrig bleiben. Oder wir müssen alle Kabel der Anglo im tiefen Wasser durchreißen. Wenn man nur wüsste, ob die Handlung strafbar ist oder nicht. Werner, Karl und William sind mit den Nerven jetzt so herunter, dass sie in Erwägung ziehen, dem Druck der Anglo-American Cable doch nachzugeben und die Direct United Cable in ihr aufgehen zu lassen. Die finanziellen Belastungen, die durch die vielen langen Ausfälle des Kabels entstanden sind, verstärken die demoralisierende Wirkung des Zerstörungswerks der Konkurrenten. Wieso also nicht an sie verkaufen? Zu einem guten Preis. Nachdem die Reparatur des dritten Kabelbruchs ausgeführt ist, fährt die Faraday nicht wieder zurück nach England. Wir werden sie jetzt vielleicht einige Monate in Halifax lassen. Die Faraday kann dadurch sehr schnell vor Ort sein, wenn das Kabel wieder sabotiert wird und so die Ausfallzeiten drastisch verkürzen. Der Schachzug zeigt Wirkung. Die Zerstörungen hören auf. Der Preiskampf und John Panders Ringen um die Monopolstellung im globalen Telegrafiemarkt hingegen nicht. Doch er belastet den Alltag der Brüder spürbar weniger. Ihre Aufgabe ist ja erledigt. Das Kabel ist installiert und funktioniert. Man ist froh, dass die gewaltigen Aufregungen und Strapazen der beiden zurückliegenden Jahre ein Ende gefunden haben und widmet sich verstärkt anderen Aufgaben, Geschäften und Projekten, für die jetzt wieder mehr Zeit und Energie zur Verfügung stehen. Verwaltung und Management der Indolinie, Entwicklung verbesserter Kupferstränge für Kabel, Verkauf von Messgeräten, Einstellung neuer und Förderung bewährter Mitarbeiter, Erprobung chemischer Verfahren zum Herauslösen von Metallen aus Erzen, Erzabbau in den kaukasischen Gruben, Weiterentwicklung der Dynamomaschine, Management der Finanzen, wissenschaftliche Vorträge, Konstruktion von Schmelzöfen, dazu diverse Projekte in England, Ägypten, im Kaukasus, in Schweden, Indien. Ganz zur Ruhe kommt das Thema amerikanisches Kabel allerdings nicht. Pender versucht weiterhin und immer wieder, die Mehrheit an der Direct United States Cable Company in seinen Besitz zu bringen. Sollte ihm das gelingen, will man dann noch investiert sein? Lieber Karl, wäre es nicht am Ende besser, ihr verständigtet euch mit der Anglo, um gute Bedingungen für die Verschmelzung zu erhalten? Sie werden doch alles daran setzen, um Recht zu behalten, und dann sind wir die Geleimten, wenn Sie die Majorität haben. Lieber Werner, wir könnten ganz froh sein, wenn die Amalgamation der Direct United States mit der Anglo zustande käme. Wir haben zu viel auf einer Karte stehen. Das gäbe uns sofort 1 Million Taler in die Tasche. Am 6. Mai 1876 dann ein kurzes, überraschendes Schreiben von William. Dass sämtliche Kabel der Anglo-American Company gebrochen sind und wir den Gesamtverkehr der Depeschen nach Amerika bewältigen, weißt du gewiss schon. Aber gestern war kein Posttag, um es zu schreiben. Das Verstummen der Anglo-American-Kabel hat seinen Grund in einem technischen Defekt, der bald wieder behoben ist. Nach ein paar Wochen ist alles wieder beim Alten und beide Gesellschaften betreiben ihr Geschäft in alter Feindschaft weiterhin erfolgreich und profitabel. Ein knappes Jahr später dann ein Großangriff. Die Aktionäre halten diesmal nicht stand. Am 6. April des Jahres 1877 übernimmt Panders Globe die Mehrheit und damit die Kontrolle in der Direct United States Cable Company. Die Brüder sind raus aus dem Transatlantikgeschäft. Das Kabelabenteuer ist zu Ende.